Zur Trauerbekundung schickte Marschall Kim Jong-un am 5. Oktober einen Kranz an den Katafalk von Kang Dyun-hak, dem Vorsitzenden des Zentralverstandes der Demokratischen Front für die Vereinigung des Vaterlandes, Abgeordneten der Obersten Volksversammlung der DVK, Träger des Kim Il-sung-Ordens und des Preises für die Vereinigung des Vaterlandes.